eine Kenntnis der Geschichte der letzten 20 Jahre hat und sieht, wie schwierig es ist, große Ziele wie Frieden, Gerechtigkeit annäherungsweise durchzusetzen und mit welchen Mitteln es bestimmt nicht geht. Man würde eigentlich von ihm eigentlich mehr Kenntnisse erwartet haben, gerade im Blick auf diese großen Bewegungen der letzten 20 Jahre, dass er sie eigentlich als eine Geste ohnmächtiger Friedfertigkeit, Verzicht auf Tun, zeigt, dass er eigentlich nicht weiß, was eigentlich in den letzten 20 Jahren geschehen ist. Und Also er hat einen speziellen Aktionsbegriff. Also er sagt nicht, dass nichts gewesen ist, er sagt nur, das das, ist das was er Happening, meint, ist ja. nicht Also passiert. man müsste dann analysieren, ob das stimmt, was er sagt, ob diese Aktion nichts bewirkt. Und das hat ja Herr Port eben auch gesagt. Da würde ich jetzt sagen, das ist falsch. Ja, das sagen Die Sie, aber dann können Effekte Sie sind alles nicht so über den folgendermaßen abkanzeln, dass Sie sagen, er so, hat nichts gewusst. dass praktisch Zustimmen. die Ökologiebewegung in den letzten 10 Jahren, nur durch die Ökologiebewegung haben wir heute eine öffentliche Debatte in der Bundesrepublik, der sich keine Partei entziehen kann, ob sie will oder nicht. Und wir haben zum ersten Mal eine riesige öffentliche Debatte über Überlebensbedingungen auf der Ökologieebene. Wir haben in der Friedensbewegung erreicht, dass eine Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik überhaupt zum ersten Mal nachgedacht hat über die Problematik von Strategien, von Verteidigung mit riesigen Militärapparaten. Dass wir heute 77% bei den letzten Umfragen vor 14 Tagen haben, die für eine strikte Abrüstung sind, unter Aufnahme der Gorbatschowschen Vorstellung. Also die Regierung reagiert jetzt nur noch auf der Basis einer Minderheit. Danach muss sie sich richten. Deshalb hat sie sich ja auch unter dem Druck dieser Bevölkerungsmehrheiten jetzt mühselig entschlossen, auf eine doppelte Nulllösung mit einzuschwenken. Das halte ich für einen ungeheuren Erfolg der Friedensbewegung. Das ist doch Kein ein Mensch Politiker glaubt Großmächte. Reagan war das. mehr heute, dass mit Riesengewalt und militärischen Aufrüstung Frieden zu sichern ist. Und dass die Bevölkerungsmehrheiten sich dieser Meinung entzogen haben, ist nun zwischen oben auch angekommen. Auch in Amerika ist es nicht mehr möglich, eine Politik durchzusetzen, die riesige Kosten in die Rüstung steckt, aber 22 Millionen Arme im Lande produziert. Mit diesem innenpolitischen Programm kommt kein Präsident mehr durch. Aber da ist wahrscheinlich kein Widerspruch anzumelden. Es hat Doch, doch, er ja, will es ja. das Er möchte ich meint das ganz andere. unbedingt sagen. Also wenn Sie behaupten, dass die doppelte Nulllösung Installiert werden und diese Wehr der Leute in den Regionen ist ein legitimes Recht. Das haben hat die Friedensdenkschrift, aber auch die Demokratiedenkschrift der evangelischen Kirche vor 2 Jahren noch einmal ausdrücklich betont. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch in seinem berühmten Brockdorf-Urteil ebenfalls festgehalten. Im Mutlangen ist es anders oder in dem Urteil, das jetzt über die sogenannten Blockaden vom Bundesverfassungsgericht ausgesprochen wurde, ist es dem Richter ja selbst überlassen zu entscheiden, ob er die Motive berücksichtigen will der Demonstranten oder nicht. Und wir haben ja eine ganze Reihe von Richtern, die bereit zu verfahren, dass sie eben ein anderes Strafmaß ansetzen, als es bisher der Fall war. Sie reden also von einem Widerstandsrecht, das zum Beispiel Blockade einschließt, Ja. gewaltsamer Widerstand. Wie steht's damit? Also ich finde, Das ist ausgeschlossen. Blockade überhaupt als Widerstand zu bezeichnen, ist meines Erachtens auch schon eine Begriffsverwirrung, nicht? Wieso ist eine Blockade ein gewaltvoller Widerstand? Das sehe ich überhaupt nicht. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, wie sind die Kirchen bezüglich des Widerstandes? So haben leider, die hat leider die Gewaltlosigkeit in den Großkirchen, katholisch-evangelischen, kaum eine Rolle gespielt. Und diejenigen, die sich dafür eingesetzt haben, Täufer, Quäker, Mennoniten und so weiter, und in der katholischen Kirche einige Leute, die in Todesstrafe waren und so fort, die wurden ihrerseits umgebracht und verfolgt. So ist also die Kirchengeschichte, was dieses Gebot Jesu angeht, eine äußerst trübe Geschichte, bis heute eigentlich geblieben. Wir haben jetzt den kirchlichen Widerstand abgeklärt. Herr Port, der politische Widerstand, das haben Sie vorher gesagt, gewaltvoller Widerstand sei keine Frage, er sei legitim. Sind Sie wirklich der Meinung, oder was heißt Meinung, ist Ihrem Kenntnisstand nach es möglich, dass diese Legitimität sich auch auf das gewaltvolle gewaltsame oder gewalthafte Handeln Einzelner sich bezieht. Gewaltsam, gewalthaft. Ich glaube, an der Terminologie merkt man schon ein bisschen die Verlegenheit, dass man nicht so richtig sagen möchte, was gemeint ist. Meinen Sie jetzt, dass ein Einzelner ein Attentat macht? Zum Beispiel. Denken Sie an Elsa, der das bei Hitler versucht hat. Ist doch selbstverständlich, dass es Situationen gibt, in denen das absolut berechtigt ist. Und es scheitert ja dann auch nicht daran, dass jemand moralische Skrupel hätte, sondern daran, dass es in der Regel technisch schwierig zu realisieren ist. Vielleicht allgemein möchte ich noch kurz einen Satz zu dieser Gewaltlosigkeit sagen, zu der propagierten. Ich glaube, dass diese propagierte Gewaltlosigkeit das beste Mittel ist, ganz rabiate Gewaltaktionen hervorzurufen. Und zwar kann man beweisen, dass nun gerade die christliche Religion, die sich auch doch auf Liebe und Barmherzigkeit beruft, auf Gewaltverzicht, halt die andere Wange auch noch hin und so weiter, in ihrer Praxis kaum zufällig eine der gewalttätigsten und rabiatesten der Weltgeschichte überhaupt gewesen ist. Und ich glaube, es gibt da einen logischen Zusammenhang. Und der besteht darin, wenn ich zugebe und erkenne, dass Gewalt ein selbstverständliches, vorgefundenes Mittel der Menschen ist, um ihre Interessen durchzusetzen, werde ich den anderen, der Gewalt anwendet, nicht für einen bösen Teufel halten, sondern ich werde sagen, es ist ein Mensch wie ich. Ich weiß, warum er das tut. Ich weiß, warum er mir mit Gewalt meine Handtasche stiehlt, nämlich weil ich reicher bin, warum er die Gewalt anwendet. Ich werde ihn bekämpfen, er ist mein Feind. Aber er ist kein Unmensch, den ich vernichten muss. Ganz anders ist es, wenn ich die Gewalt als etwas, als das absolut Böse wie den Teufel hinstelle. Denn wenn dann jemand Gewalt anwendet, kann ich ja nicht mehr sagen, es ist ein Mensch wie ich, er hat seine guten Interessen, gegen mich gewalttätig zu sein, ich werde versuchen, das zu verhindern. Aber wenn ich es verhindern kann, werde ich ihn nicht vernichten. Sondern gerade dann, wenn ich die Gewalttätigkeit als das absolut Böse darstelle, muss ich doch dieses absolut Böse mit allen unbarmherzigen Mitteln verfolgen. Und ich glaube, das ist eine Erklärung dafür, warum im Namen der Liebe und der Barmherzigkeit und der Gewaltlosigkeit gefoltert worden ist in der Inquisition. Warum dort Menschen verbrannt worden sind. Und warum überhaupt die Christen... Moment mal, wer sagt denn, dass die Kirche... entwickelt hat? Die Kirchen hätten sich auf Gewalt, also nehmen wir jetzt mal, weil ich ja nun katholisch bin, die Kirche hätte sich auf Gewalt, die Großkirche, die große katholische Kirche, hätte sich auf Gewaltlosigkeit berufen. Das möchte ich mal sehen. Die Kirchengeschichte habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich habe nur gesehen, dass diejenigen, die das taten, Innozenz der Dritte fällt mir gerade ein, dass die umgebracht wurden, weil sie die Gewaltlosigkeit predigten. Sie stellen das jetzt so ungefähr dar, weil die Kirche, nehmen wir jetzt mal die katholische, für Gewaltlosigkeit ist, darum ist sie so gewalttätig. Sie ist nicht für Gewaltlosigkeit. Die in ihrem Hirtenbrief, von sogenannten Friedenshirtenbrief von 1983, sagen, dass die deutschen Bischöfe klipp und klar, sie haben nie Jesu Gewaltlosigkeit zur Regel gemacht. Ich kann das nur bedauern. Oder nehmen wir dann nochmal diesen angeblichen Friedenshirtenbrief von 1983. Ich meine, ich finde das vollkommen verkehrt, was Sie denken. Die Kirchen betonten für sich die Gewaltlosigkeit. Sie sind gewalttätig, jawohl, da gebe ich Ihnen recht, aber nicht, weil sie für sich auf Gewaltlosigkeit berufen. Die lehnen sie ab. Hier zum Beispiel, also 1983 in ihrem Friedenshirtenbrief, da sind also die Bischöfe, die deutschen Bischöfe, dafür, dass natürlich, wenn im Fall eines Falles Atombomben angewandt werden, geringstmögliche Schädigung von Zivilbevölkerung stattfindet. Nein, das stimmt gar nicht. Das sagten die Amerikaner. Die deutschen Bischöfe sind schon mit weniger zufrieden. Sie sagen, sie sind zufrieden, wenn die Atomwaffeneinsätze sich nicht auf Bevölkerungszentren und vorwiegend zivile Ziele richten. Das heißt also im Klartext, nach den deutschen Bischöfen 1983 dürfen atomzerstört werden, unter Umständen Ziele, die 49% Bevölkerung, Zivilbevölkerung umfasst, vielleicht auch sogar 50%, erst ab 51% Zivilbevölkerung. Das ist sogar den deutschen Bischöfen, den deutschen NATO-Hilfsbischöfen zu viel. Aber glauben Sie ja nicht, dass deren Parole die Gewaltlosigkeit ist. Oh nein, Sie sagen es ausdrücklich, Jesu Gewaltlosigkeit hat die Kirche nie zu einer Regel gemacht. Ja. Leider, kann ich nur sagen. Aber Frau Anke Heinemann, es muss doch so sein, dass die Kirche irgendwas auch mit der Bibel zu tun hat. Aber ich will es an einem anderen Beispiel klar machen, wie ich den Zusammenhang zwischen Gewalttätigkeit und ganz besonders unbegründeter Gewalttätigkeit und Gewaltlosigkeitspostulaten, wie ich den sehe. Bei Ihnen zum Beispiel. Ja, Sie haben vorhin als Beispiel für einen Fall, der Sie in Zweifel stürzen würde, diese Person in Kambodscha genannt, der unter einem anderen diesen Massenmörder, ein Massenmörder war. Ja. Ich glaube, dass zu dieser Auffassung, die Sie dabei auch geäußert haben, Sie sagten nämlich, dass der möglicherweise gar nicht besserungsfähig ist, dass zu dieser Auffassung Sie geführt werden, dadurch, dass Sie einen Gewalttätigen eigentlich für einen schlechten, bösen, im Grunde genommen sündigen Menschen halten, und dass Sie nicht begreifen wollen. Ich habe überhaupt nichts von gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe Angst, wenn ich dem Mann im Dunkeln begegne. Warum haben Sie Angst unter anderem voraus? Die Gewalt als Resultat Wissen Sie, also in diesem ganzen Zank um was ist Erbmasse und was ist Umwelt, da setze ich voll auf Erbmasse. Ich weiß nicht, wo der arme Mann seine Erbmasse her hat, aber ich meine, es ist möglich, dass er auch unter anderen Umständen der gleiche bleibt. Aber das wird sicher nicht, wo wir im Moment sind in der Debatte. Wir sprechen doch davon, ob die These von Günther Anders gegen eine ungeheuer problematische Situation, in der wir uns befinden, richtig ist, dass man nur mit einer gleich großen Gewalt quasi den Herrschaften in die Zügel fallen kann, sogar den Tyrannenmord ins Auge fassen muss, hat er getan. Und Sie, Herr Port, haben in Ihren Beispielen einen ständigen Vergleich von Faschismus und der heutigen Lage. Sie haben zweimal schon ein Beispiel aus der Zeit des Faschismus, also Mord an Hitler, angewendet. Sind Sie der Meinung, dass die heutige Situation in der Bundesrepublik einen Vergleich mit der Situation der Leute am 20. Juli rechtfertigt? Nein, selbstverständlich nicht. Das wundert mich aber. Warum wundert Sie das? Weil Sie bisher den Eindruck gar nicht erweckt haben, dass Sie doch von der durch und durchgehenden Gewaltförmigkeit der Verhältnisse, Sie haben das ganze juristische System als ein Gewaltsystem hingestellt, dass die Logik aus Ihrem Verhalten doch sein müsste, dass man damit nun mit gleich großer Gegengewalt angehen müsse. Sie wollen, kann ich mal eigentlich Ihre Meinung hören, wie Sie der These von Anders zustimmen? Oder Entgegensetzungen haben? Das haben Sie bisher noch gar nicht gesagt. Und aus dem einfachen Grund nicht, weil man dazu nicht kommt. Selbst wenn man an Anders Kritik üben möchte, Sie, nicht Mann, Sie, wie ist Ihre Haltung? Genau diese. Selbst wenn ich das möchte und ich hätte genug Punkte, kommt man überhaupt nicht dazu in einem Meinungsklima, wo jede begriffliche Klarheit über Gewalt so sehr tabuiert ist, wie auch bei Ihnen, wo so wirklich das, was der Enzensberger mal Püree genannt hat, wo die Reaktion auf so einen klaren Text. Verbessern Sie mich, helfen Sie mir, sagen Sie mir, wo Ihre größere Klarheit nicht ist. Nicht eine ebenso klare Antwort entsteht, ja, sondern wo gelehrsam 100.000 Beispiele aufgezählt werden, wo hin und her laviert wird, sodass dass ich sagen möchte, eine Diskussion wie diese ist insofern der beste Beitrag, anders zu popularisieren, vielleicht sogar auf eine schlechte Weise, indem es Menschen gibt, die das unmittelbar als Handlungsanweisung missverstehen. Verstehe ich nicht, was Sie sagen. Deshalb, weil anders verglichen mit dem, was wir hier absondern, das ist wirklich klares Quellwasser und was wir hier absondern, ist wirklich trübe Brühe. Können Sie denn nicht mal Klarheit stiften? Habe ich mehrmals versucht und dann ist das aber immer unterbunden worden. Ich habe Sie gefragt. Jetzt haben Sie doch die Gelegenheit. Ich habe Sie gefragt, zum Beispiel, was Sie denn unter Ihrem prinzipiellen Bekenntnis zur Gewaltfreiheit verstehen, das Wort ist sowieso schon komisch, warum heißt es nicht Gewaltlosigkeit, was Sie unter Ihrem prinzipiellen Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit verstehen, wenn Sie doch offensichtlich existierende Gewalt keineswegs negieren, denn sie sind nicht gegen die Gefängnisse, nicht gegen die Polizei. Ich werfe Ihnen das nicht vor. Das ist nicht unser Thema. Es ist, Moment, es ist unser Thema, ja, jetzt unterbrechen Sie mich, eben sagten Sie, ich habe Gelegenheit, jetzt unterbrechen Sie sich einfach, weil ich Sie in Schwierigkeiten bringe, weil ich von Ihnen wissen möchte, welchen Begriff von Gewalt Sie haben. Sie sagen dann, vorhin haben Sie auch geredet, ich habe versucht, Sie zu unterbrechen, es gelang mir nicht, Sie haben gesprochen von zweierlei Gewalt. Damit geben Sie immerhin zu, dass es eine Gewalt gibt, mit der Sie sich auch anfreunden können. Und dann nenne ich es einfach wie Gott, ich nenne es heuchlerisch, und ich wundere mich immer, mit welcher subjektiven, ehrlichen Überzeugung, objektiv wie Gott Positionen, wie die der prinzipiellen Gewaltlosigkeit durchgesetzt werden können. Seit Benjamins Thesen über Gewalt ist das alles ja bekannt, was Sie sagen, dass natürlich überall alle Formen von Einschränkung von Gewalt nur wieder mit Gewalt kommen kann. Aber das ist ja nicht, wir reden ja nicht auf der Ebene von Benjamins Geschichtstheologie hier, sondern wir reden jetzt auf der Basis des Arguments von Anders, ob im heutigen Zustand, die Thesen sind heute und nicht vor 40 Jahren geschrieben, die atomare Bedrohung der Großmächte so groß sei, dass die Bürger sich nur noch mit Notwehrmaßnahmen gewaltsamer Art wehren. Das ist die These. Und darüber, denke ich, sollten wir reden. Ich habe noch keine klare Antwort von Ihnen gehört, was darf ich noch mal? Ja oder ob Sie sagen ja oder nein, das weiß ich ja nicht, worüber Sie reden. Ich fürchte, es wird nicht mit ja oder nein zu sagen sein. Man könnte vielleicht als... Das erwartete Report von uns. Nein, ich glaube, es ist folgendermaßen. Günter Anders legt hier eine ganz besondere Schwachstelle frei, die Herr Port richtig angetippt hat oder aufgezeigt hat, dass nämlich tatsächlich keine übereinstimmende Begrifflichkeit von Gewalt und Gewaltfreiheit besteht. Die Gerichte entscheiden, was Gewalt ist, was der einzelne Bürger unter Umständen gar nicht als Gewalt auffasst. Insofern herrscht hier tatsächlich eine babylonische Sprachverstimmung. Das kann ich nicht so sagen, es gibt schon sehr viel mehr Klarheit darüber. Das will ich nicht abstreiten, aber selbst diese kleine Runde hier zeigt, dass wir nicht übereinstimmend sagen können, was als Gewalt verstanden wird. Wenn nun Günter Anders dieses Thema aufbringt, dann hatte ich schon am Anfang gesagt, mag es eine Leistung sein, dass er überhaupt das jetzt mal wieder zur Sprache bringt. Also insofern wäre das eine Leistung. Die Gefahr ist natürlich, das ist eine große Gefahr, dass er mit diesem Thema zugleich praktisch wirkt, das heißt Gewalt tatsächlich in die Welt setzt. Und das wird sich dann zeigen, was es ist. Das ist dann die praktische Definition. Und das ist eine furchtbare, ich möchte fast sagen, diabolische Gelehrtenkammer, in der so etwas ausgestrickt werden kann, ist zugleich aber genial. Ich möchte eine grundsätzliche Frage... Ich würde sagen, es ist terroristisch, es ist nicht genial, es ist naiv und terroristisch. Ich teile Ihre Meinung in keiner Weise. Mhm. Es ist über Gewalt sehr viel nachgedacht worden. Es ist über Gewaltfreiheit sehr viel bekannt. Es sind ganze Bibliotheken darüber gefüllt worden. Es gibt Lehrstühle dazu. Also es ist falsch, was Sie sagen, Herr Weder. Es ist über beides sehr viel bekannt. Wir wissen aus der geschichtlichen Erfahrung, wie Gewaltfreiheit sich zeigen kann, unter welchen Bedingungen, was sie nicht ist. Wir müssen nur über diese These von Anders, können wir doch heute hier nur reden, ob es richtig ist, jetzt moralisch, oder ob es politisch effektiv ist. Das müssten wir klären. Diese Behauptung, dass die heutige Lage nur noch mit einer Sabotageaktion, mit der Tötung von Machthabern zu beantworten ist. Und ich habe ja mehrfach gesagt, dass ich es erstens für von der Erfahrung hier der letzten 30 Jahre für eine ganz und gar aussichtslose These halte. Ich bin der Meinung, dass es moralisch sowieso gar nicht diskutabel ist, wer heute die These aufstellt, dass Frieden durch Mord zusammenzuschießen ist, verrät eigentlich die ganze europäische Humanisierungsgeschichte, die der Maßstäblichkeit Auschwitz geführt hat oder die Maßstäblichkeit der großen Grundrechte gilt ja, obwohl sie von den Christen und von den Marxisten pausenlos verletzt worden sind, halte ich an der Maßstäblichkeit des Tötungsverbotes doch leidenschaftlich fest. Ich lebe, dass das nicht wiederkommt. Also der Maßstab gilt für mich, du sollst nicht töten. obwohl er unausgesetzt verletzt wird von Christen und allen anderen. Aber ich werde doch nie dazu kommen, zu meinen, ich habe was Besseres. Ich habe noch nichts Besseres gefunden, Herr Pohl. Wenn Sie mir sagen können, dass Sie was Besseres gefunden haben, bin ich gespannt. Sie sagen immer solche Plattitüden mit einer Inbrunst, dass man meinen möchte, also Sie haben gerade noch mal Grönland entdeckt. Wenn Sie sagen, Sie halten am Tötungsverbot fest, das müssen Sie schon tun, sonst kommen Sie mit dem Strafgesetz in Konflikt. Also das unterstellt Ihnen doch das auch niemand. Das ist nicht mein Interesse. In dieser Runde sieht auch niemand so aus, als würde er wirklich fähig sein, Gewalttaten auszuüben. Aber Selbstverständlich hat doch gerade mit der anderen das verlangt. Dazu, oder? Sie verlangen ja von uns, von mir zum Beispiel, wenn ich also der Meinung bin, ein Massenmörder nicht unter allen Umständen freigelassen werden kann, wobei ich sagen muss, dass ich mich, wenn das nicht der Fall ist, mich für seine humane Gefängnisbedingungen sehr einsetzen würde. Aber Sie verlangen doch sozusagen, wenn ich also der Meinung bin, unter Umständen kann man einen Massenmörder nicht frei rumlaufen lassen, dann muss ich auch gleich mich dazu bekennen, dass ich als Terrorist mit dem Maschinengewehr rumrenne. Denn Gewalt ist nach Ihnen eben Gewalt und fertig. Dabei ist das ein Unterschied, wie Herr Bayer auch sagte, getötet wird dieser Massenmörder ja nicht. Ich habe auch ausdrücklich gesagt, ich bin gegen Todesstrafe. Nein, das behauptet niemand, dass Sie nur deshalb... Sie sagen immer, das wäre inkonsequent, wenn ich diesen Massenmörder nicht freilasse. Sie wollen unbedingt, dass ich den Massenmörder freilasse. Wenn ich das nicht tue, dann kann ich genauso gut die Gewalt als Terrorist wahrnehmen. Sie haben weder die Macht, zum Maschinengewehr zu greifen, noch einen Massenmörder freizulassen, sondern wir debattieren und in der Debatte zählt nun mal die logische Konsequenz. Für Sie, lieber Herr Bond. Die Reinheit Ihres Prinzips zählt für Sie, aber das ist ein unmenschliches Prinzip. Es ist kein unmenschliches Prinzip, sondern wir sitzen hier und reden. Wir machen nichts anderes. Und dafür, dass wir nur sitzen und reden und dafür auch noch ganz gut bezahlt werden, sollten wir uns doch wenigstens bemühen, ein bisschen logisch auch zu denken. Und den Massenmörder freilassen. Ich sagte Ihnen schon mal, wir haben hier in diesem Studio weder die Möglichkeit, ein Maschinengewehr zu nehmen, noch einen Massenmörder freizulassen. Also, Herr Purt, das ist nicht so die Frage. Ist es ja, genau, Herr Purt. Deshalb sitzen wir ja da. Sie bestreiten immer die Logik der anderen Gesprächsteilnehmer. Und mir geht es ein bisschen auf die Nerven, dass man sich so brüstet mit irgendwelchen moralischen Erörterungen, die nur wirklich nur dem eigenen Fortkommen dienen. Herr Purt, es geht nicht nur darum. Aber man muss doch das mal sagen. Schauen Sie, dieser Text das moralistische von Anders, der mir im Laufe dieser Diskussion immer sympathischer geworden ist, der mir wirklich immer besser gefällt, obwohl ich ihn zum Anfang so furchtbar schlecht fand. Aber Sie teilen also die Meinung. Darf ich Sie mal fragen? Können Sie einmal in diesem Gespräch einen klaren Satz sagen, ob Sie nun der Meinung sind, dass das Andersche Modell gegen das bisherige Gewaltsystem mit einer Gegengewalt zu antworten, sind wir hier versammelt, ob Sie das billigen oder nicht? Sie müssen das nicht so pathetisch sagen, darüber sind wir hier versammelt. Wir sind zu viert und diskutieren. Darüber sind wir versammelt, ja. Es ist keine konstituierende Versammlung. Mich ärgert überhaupt das ganze Pathos, dieses moralisierende Getue. Man unterstellt immer... Sagen Sie doch mal, was Sie denken bei Günther Anders. Jetzt sage ich, was ich über Sie denke. Und das muss Sie auch mal interessieren. Das haben Sie ja schon dauernd mir gesagt. Das ist zu Günther Anders sage ich Ihnen nochmal, dass er mir im Verlauf der Diskussion wieder so sympathisch geworden ist, wie schon lange nicht mehr. Und deshalb, weil seine Argumentation sich von diesem heuchlerischen... moralischen Getue so wohltuend abhebt, welches unterstellt, man würde aus Gründen der politischen Einsicht und der Moral Handlungen unterlassen, die zu unterlassen man viel naheliegendere Gründe hat, die der Karriere. Wenn wir nämlich uns für Gewalt aussprechen würden, wenn Sie das tun würden und Sie. Karriere? Ich wäre nur Karriere. Dann könnten Sie nicht, des Öfteren im Fernsehstudium sein, dann wären Sie nicht Professorin, dann wären Sie das auch. Also ich habe aber gerade meine Karriere eingebüßt im Moment. Ach, überhaupt nicht. Können wir argumentativ bleiben, oder wollen wir weiter auf dieser persönlichen Ebene, die ja nicht so viel bringt? Sie wissen doch gar nicht, wie wir leben. Können wir noch mal kurz eingreifen? Ich kenne nur die... Entschuldigung. Natürlich. Karriere, sagen Sie. Schadet es aber jetzt andererseits dem Günther Anders seine Karriere oder was hat er sich dabei gedacht, als er das in die Welt gesetzt hat? Was hat er sich gedacht? Also es ist natürlich jetzt tatsächlich dadurch, dass wir mit dem Aufruf umzugehen haben, unsere Aufgabe. Es wäre zu einfach, ihn zu fragen, er weiß es wahrscheinlich auch nicht. Er schaut jetzt, was da draus wird aus diesem Aufruf. Er wird maximal publiziert, das ist kein Mangel an Resonanz. Günther Anders spielt mit den Medien, mit den Rezeptionsmechanismen, die es gibt auf dieser Welt, dass dieser Aufruf verbreitet wird, als Diskussion jetzt zum Beispiel. Ich glaube aber noch mehr. Ich denke, dass der Günther Anders kein Scharlatan ist, der jetzt da nur ein Spiel treibt, sondern, wenn man seine Philosophie auch mal zurückverfolgt, ein zentraler Begriff bei ihm ist ja die Angst. Also die Angst ist etwas, was die Fantasie beflügelt. Und Angst haben nach Anders scheinbar die technische Intelligenz hat ein bisschen wenig Angst, nehme ich an, meint er Anders. Das meint er, ja. Jetzt würde ich mal zunächst Sie fragen, Frau Ranke-Heinemann, ist Angst, mit der Anders, Günther Anders operiert, ist Angst ein Produktivmittel? Jetzt mal allgemein, ist das eine positive Sache? Angst hat in der Geschichte zu sehr viel Katastrophen geführt, wenn ich jetzt nur mal an die Hexenangst vor den Hexen, wirkliche Angst war. Also, so dass die Konsequenz daraus nur sein kann, Aufklärung tut Not. Aber Anders klärt seit Jahrzehnten auf und er hat jetzt mit Tschernobyl, das ist sein Rubikon, den er überschritten hat oder den die Welt überschritten hat, seiner Ansicht nach, hat jetzt gesehen, dass die Aufklärung scheinbar an eine Grenze gestoßen ist und jetzt versucht er etwas Neues ins Spiel zu bringen, was natürlich was Altes ist, eben die Angst, um der technischen Intelligenz ein Korrektiv zu verpassen. Und dann sind wir wieder in der Steinzeit. Ja, er sagt ja, dass die Einschüchterung nötig sei, dass diesen Begriff gebraucht er. Das heißt, er sagt auch, er arbeitet instrumentell mit der Angst, das würde ich sagen, ist demagogisch und terroristischer Umgang, die Angst Leuten Angst einzujagen. Historisch und empirisch wissen wir, dass aus der Angst bisher noch keine Selbstbefreiung der Menschheit gekommen ist. Mhm. Er sagt zwar immer rhetorisch, man muss unterscheiden zwischen einer feigen Angst, die sich ängstlich wegduckt, einer Vermeidungshaltung und einer starken Angst, die nach vorne zieht ins Bessere, in den Widerstand gegen die so angstlosen Macher. Das sagt er, aber wir wissen, dass dies nicht das entscheidende Motiv ist. Die Leute, die in den großen Ökologien Friedensbewegungen sind, leben nicht aus der Angst primär, die leben aus dem Gefühl, dass doch das in kleinen Gruppen möglich ist, dass man wirklich mit verschiedensten Menschen in ein Verhältnis der Verträglichkeit und Sympathie kommt, auch auf einer großen Ebene möglich sein müsste. Und das, glaube ich, ist eine richtige Annahme. Das, was im Kleinen funktioniert, auch im Großen funktionieren müsste. Es ist ein produktives, über die Angst hinausgehendes Interesse und die Erfahrung, dass man friedlich mit weniger Gewalt leben kann, mit wildfremden Leuten haben, machen viele Leute heute. Und das ist was anderes als Angst. Also ich würde sagen, psychologisch ist es ein Fehlschluss zu meinen, dass man aus Angst motiviert wird, dieses System zu ändern. Angst als Movens, als Antreiber von Fantasie. Günther Anders zumindest scheint die Angst als Movens zu betrachten. Und dadurch dem fantasienlosen modernen Mensch, dem Analphabeten der Angst, wie er ihn nennt, das beizubringen, was die Vernunft nicht geschafft hat, eben Angst nicht für oder um etwas, sondern Fantasie eben sich vorzustellen, was wir herstellen. Herr Purt, Günther Anders sagt dazu gleich, dass schon die bloße Androhung vielleicht und hoffentlich, das ist ein Zitat, vielleicht und hoffentlich eine Einschüchterung zur Folge hat. Angst nicht als jetzt konkrete Gewalt, sondern nur zur Einschüchterung. Ja, also zunächst mal würde ich sie vor allen Dingen nicht terroristisch nennen, weil ich diesen gewalttätigen Sprachgebrauch selber für eine Art von Verwahrlosung halte. Also anders argumentiert, wenn er argumentiert, ist das nicht terroristisch oder nicht terroristisch, sondern richtig oder falsch. Falsch finde ich das bei Anders insofern, als ich es mir einfach nicht vorstellen kann, dass die Menschen, die sich schon vor dem Teufel und weiß der Kuckuck was allem gegruselt haben, nun ausgerechnet heute angesichts der Vorstellung vom Weltuntergang besonders ängstlich werden, zumal man ja gerade auch in der Friedensbewegung sehen kann, mit welcher masochistischer und sadistischer Lust, das ist nun mal dem Menschen eigen, das soll man ja nicht abstreiten, Weltuntergänge ausgemalt werden. Wir genießen sie in Science Fiction, in Katastrophenfilmen, in grässlichen Geschichten. Und Anders setzt eigentlich immer noch voraus, und ich glaube, da ist er naiv, die Menschen würden sich vor dem Untergang ängstigen. Was wäre aber umgekehrt, wenn der Untergang der einzige Genuss wäre, den diese Menschheit sich noch verschaffen kann? Das einzige Spektakel, was sie aus diesem langweiligen irdischen Jammertal der Rentenreform und der Arbeitslosigkeit erlöst. Und genau das ist nicht das Ziel von Günther Anders. Er strebt nicht den Untergang an, sondern will ihn retten. Die Fragen wie, die werden noch viel Diskussion erfordern. Das war auf jeden Fall Forum im Zweiten. Heute mit einer Diskussion zum Thema, muss auf den Gewaltverzicht verzichtet werden. Gäste im Studio waren Uta Ranke-Heinemann, Hans-Eckhard Bahr und Wolfgang Purt. Moment. Redaktion Aktuelle Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Rainer Willert. Ich habe die Musik jetzt.